Römer frech geworden. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Zogen sie nach Deutschlands Norden. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Vorne beim Trompetenschall. Sim, sim, sim, sim, sim. Ritt der Generalfeldmarschall. Herr Quintilius Varus. Herr Quintilius Varus. Als die Waldschlacht war zu Ende, rieb Fürst Hermann sich die Hände, und um seinen Sieg zu weihen, lud er die Cherusker ein zu einem großen Frühstück. Zu einem großen Frühstück. Da gab's westfälischen Schinken, sim, sim, sim, sim, sim. Bier so viel man wollte trinken, sim, sim, sim, sim, sim. Auch im Zechen blieb er Held. Doch auch seine Frau Tusnell trank walkürenmäßig. Trank walkürenmäßig. Und zu Ehren der Geschichten tat ein Denkmal man errichten. Deutschlands Kraft und Einigkeit verkündet es jetzt weit und breit.